Deutschlandfunk Soundcheck. Hier ist immer noch der Soundcheck im Deutschlandfunk. Im Studio ist weiterhin Günter Jansen. Und bis 3 Uhr bleibt unser Thema Popmusik aus Island. Zu Beginn dieser zweiten Stunde war das eben Birthday, die Debütsingle der Sugar Cubes und gleich Single des Jahres 1987 im renommierten englischen New Musical Express. Ich sagte vorhin schon, die Sugar Cubes existierten bis Ende 1992. Schon Mitte des dann folgenden Jahres erschien Björks Soloalbum Debüt, es hieß auch so, und spätestens hier wurde klar, dass Björk auf Dauer eine Nummer zu groß war für die Sugar Cubes. Ihre musikalischen Visionen überstiegen die ihrer Mitmusiker bei Weitem. Die einzelnen Sugar Cubes-Mitglieder waren im besten Fall solide Handwerker. So richtig eigen konnte da Björk nie werden. Es blieb immer der gleiche, begrenzte Gruppenzusammenhang. Nach dem Ende der Sugar Cubes wurde alles anders, alles besser. Und bis heute hat sich Björk immer wieder mit anderen neuen Musikern und Produzenten zusammengetan. Für jedes neue Album immer neu definiert. Und so blieb sie seit 1993 mit ihrer Solokarriere bis heute in Bewegung. Beauty. Zuerst Venus as a Boy aus Björks Solo-Debüt-Album von 1993. Danach ihre Vorgängerband, das heißt vor den Sugar Cubes gab es Kukl, K-U-K-L, deren erste von insgesamt zwei Langspielplatten kam 1984, The Eye. Und ein bisschen war es hier schon so wie bei den späteren Sugar Cubes, zumindest was den doppelten Liedgesang anging. Björk sang meist laut im Vordergrund und einer gab seine Zwischenrufe dazu, auch immer laut und irgendwie, finde ich, auf Dauer nervend. Weiter jetzt mit einer Sängerin, die auch einiges von Björk hat, jedenfalls der Solo-Björk ab Mitte der 90er Jahre, Emiliana Torini. Aufgewachsen in Island, ihre Mutter ist Isländerin, der Vater Italiener. 1999 erschien das Debütalbum der damals 21-Jährigen, Love in the Time of Science, bei uns daraus Dead Things, Emiliana Torini. I don't know. brachte Halb-Isländerin Emiliana Torini eben erneut einen Ausschnitt aus dem Doppel-CD-Sampler der isländischen Ambient Compilation 40 More Things to Do in Zero Gravity Part 1, diesmal Jolly Björn. Und das Stück hieß Vetra Haka. Und nach diesem unbekannten Projekt, über das ich nur sagen kann, dass es ein gewisser Olafur B. Olafsson geschrieben und produziert hat, der auch bei Kanada mitmacht, dem Projekt am Ende der ersten Stunde, jetzt wieder ein vertrauteres Gelände, Sigur Rós. Mitte 2000 erschien ihr Album Agates Byrjun, darauf auch dieses Stück Sveben Gängler. Zu diesem gab es damals auch ein Video mit Mitgliedern der Perlan-Gruppe, eines isländischen Theaterensembles, dessen Mitglieder allesamt mit Down-Syndrom leben. Hier die Musik dazu, sozusagen der Hit von Sigur Rós. It's you. Ganz langsame Blende. Sie lassen sich in allem immer viel Zeit. Sigur Rós mit dem bekanntesten Stück ihres vorletzten Albums, auf dem alle typischen Eigenheiten ihrer Musik deutlich wurden. Der langsame Aufbau ihrer Lieder, die Falsettstimme von Sänger Jonsi, dazu sein Gitarrenspiel oft mit einem Geigenbogen und immer viel Hall im Gitarrensound. Dazu gelegentliche dramatische Steigerung, also alles in allem eine sehr merkwürdige, seltsame Musik, die überhaupt nicht in irgendwelche gängigen Formate passt und die wahrscheinlich gerade deshalb so erfolgreich ist. Ich glaube, jetzt im Frühjahr kommen Sigur Rós erneut für einige Konzerte nach Deutschland. Aus meiner Sicht, ich habe sie schon zweimal live gesehen, ist das unbedingt empfehlenswert, sie einmal live zu erleben, Sigur Rós. Jetzt noch einmal Moom, das sind auch vier. Zwei Jungs und zwei Zwillingsschwestern. Hier etwas Instrumentales von ihnen aus dem Sampler Seasonal Greetings, erschienen letztes Jahr kurz vor Weihnachten auf dem kleinen Berliner Label Mobile. Also auch 6 atmosphärische Minuten hier mit Moom. Thank you. Nach Moom eben noch einmal Björk, diesmal aus ihrem zweiten Soloalbum Post, erschien 1995, das Stück hieß Hyper Ballad. Damit geht diese Sendung mit Popmusik aus Island fast zu Ende. Natürlich spielte Björk da eine ganz zentrale Rolle und dass sie ihren Hauptwohnsitz seit Jahren in London hat, ändert ja nichts daran, dass sie in solch einem Soundcheck einfach vertreten sein muss. Aber es ging seit 1 Uhr ja nicht nur um Björk samt Vorläufergruppen, sondern auch zum Beispiel um Sigur Rós, Moom und um einige unbekanntere wie hier. Jetzt bis zum Schluss Ilo, so nennt sich Oli, einfach von hinten gelesen. Ilo, Oli oder Olafur Breitfjord aus Reykjavik mit seinem instrumentalen Tiff. Damit geht diese Sendung zu Ende. Das war's für heute mit isländischer Popmusik. Aus dem Studio in Köln verabschiedet sich Günther Jansen. Ich wünsche eine gute Nacht. Deutschlandfunk.